Oh, die Außentreppe steht ja schon wieder drin. Achtung, Achtung, hier spricht die Fritz-Zentrale. Ah. Es folgt ein wichtiger Sicherheitshinweis für alle Fritz-Mitarbeiter. Oh. Das trägt Fritz-Mitarbeiter. Das trägt Fritz-Mitarbeiter. Oh, oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das trägt Fritz-Mitarbeiter. Was denn nun schon wieder? Die Zentrale zentralt nicht mehr richtig. Tritt doch einfach mal gegen den zentralen Lautsprecher, Max. Mit dem Fuß und Wucht. Hinweis für alle Fritz-Mitarbeiter. Das Treten gegen den zentralen Lautsprechermast ist strengstens untersagt, da der Mann, der den Mast repariert, sonst herunterfallen könnte. Fritz. Und das hört man. Kompott Nummer 277, Riotiert. Hallo und herzlich willkommen zum 277. Kompott, den ich ohne Riots, dafür mit jeder Menge Regen, am heutigen total verregneten Freitag, dem 12. August 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir... It is 10:52. Jawohl, gerade geworden. Und dadurch, dass es so doll geregnet hat, bin ich heute gar nicht groß durch die Gegend gefahren, sondern die ganze Zeit hier in Öhendorf rumgewuselt. Und trotzdem hat es jede Menge Regen gegeben, aber mein Problem ist, dass jetzt nämlich in bummelig einer halben Stunde eine Regenfront kommt, die mir zu groß ist. Aber ja, das Intro stammt mal wieder aus der Fritz-Intro-Kiste, der Lautsprechermast. Aber ja, und wie euch aufgefallen sein darf, ist diese Woche kein Shuttle im Intro versteckt, weil, nö, muss ja nicht mehr. So, ansonsten gibt es aber die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Space-Meldungen und Mafia. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe die US-Abwertung, ein paar Terrormeldungen, deren nämlich zwei Atommeldungen gab es einige, London bzw. die Riots, eine Meldung zum Norwebum, aber dann nicht mehr. 16 Grad Drizzles sollen das sein. Ich nenn's Regen. Aber gut, der härteste Teil ist gerade durchgezogen. Partly sunnige, cool greetings. Die 16 Grad, die fühlen sich Comfort Level 16, Windchill 18 und der Wind macht irgendwas zwischen 19 und 26 km aus Southwest. Ist aber ja gar nicht mein Problem. Sondern mein Problem ist der Regen. Aber hey. Der Regen, der mir auch sehr Hagen noch verunsüßen kann. Nun ja, so, da bin ich jedenfalls wieder. Mit erstmal, da musste ich ein bisschen wühlen, bis ich Meldungen finden konnte, die ich nach Teil 1 schieben konnte. Weil so die klassischen Themenbereiche aus den vergangenen Wochen sich nicht sofort aufgedrängt haben. Aber dann habe ich einfach mal die US-Abwertung nach oben nominiert, die da nämlich ausgebrochen ist am letzten Freitagabend US-Zeit. Samstag früh hiesiger Zeit, nämlich S&P Standard & Poor's haben das US Credit Rating abgewertet von AAA wie Bestnote auf AA+. Was die ursprüngliche Begründung, die sie eigentlich hätten wohl irgendwie raushauen wollen, war, ja, die haben ja noch viel mehr Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung als Frankreich, bis ihnen einmal irgendwann jemand mitgeteilt hat, Jungs, die Stellen vor dem Komma müsst ihr nochmal genauer aber gucken. Verrechnet euch nicht. Also die Begründung, die sie jetzt dann letztlich gegeben haben, ist, naja, also weil die Teebeutel da Mist gebaut haben. Was ich dann putzig finde, dass das irgendwie in der Presse nicht genutzt wird, um auf die Teebeutel einzuhauen, sondern als, das stimmt ja alles gar nicht. Nein, und das Kreditrating, es ist ja Blödfug und wir zahlen ja unsere Kredite immer noch zurück. Ja, nur die Teebeutel drohen damit, dass sie euch das Geld wegnehmen und die sind durchaus bereit, bis hin zur Staatspleite zu gehen. Und das, Captain Obvious, ist nicht gut. Ja, aber hey. So. Plus die Frage, wenn da dann tatsächlich irgendwie Schulden teurer werden sollten für die USA, wäre die Frage, ob die Teebeutel das von ihren Abgeordneten Vergütungen abgezogen bekommen. Aber hey. Und da hat dann Fefe sich auch noch zugemeldet. Länder Domino, die Ratingagentur S&P, hatte den USA die Bestnote entzogen. Sie haben bis nach dem Handelsschluss gewartet, aber das wird nicht viel helfen, denke ich. Auf der anderen Seite haben da die meisten Anleger schon mit gerechnet. Insofern ist das 8.50 Uhr, ist das schon eingepreist. Trotzdem werden jetzt diverse institutionelle Anbieter umsteigen müssen. Ich denke mal, dass die Nachfrage nach deutschen Anleihen deutlich steigen wird, was unsere Neuverschuldung sinkt. Und die CDU wird das als Erfolg ihrer Politik feiern. Ja gut, also mit den institutionellen Anlegern, da ist noch der Witz, dass es eben nur eine von mehreren Ratingagenturen waren. Ich meine eine von drei. Und dadurch, dass eben nur eine Ratingagentur jetzt da an ihrem Rating rumgedreht hat, muss das noch nicht zwingend Auswirkungen haben. Aber immerhin, ja, also die USA ist jetzt erstmal vorläufig, wenn ich betone, vorläufig ihr besten Rating los. Die wird jetzt offiziell zumindest von S&P nicht mehr als guter Kreditnehmer, als bester Kreditnehmer geführt, sondern nur als, naja, also statt 1 plus halt eine 1. Da geht noch was nach unten. So, genau, dann gab es da noch den Fehler. Ein Sprecher des Finanzministeriums in Washington sagte, die Bewertung der wirtschaftlichen Lage durch Standard & Poor's enthalte einen Fehler von 2 Billionen Dollar. Das Unternehmen hatte die Einstufung von AAA auf AA Plus herabgesetzt. Damit wurde die USA zum ersten Mal in der Geschichte die Bestnote entzogen, blablabla. Nur 2 Billionen, oh, fällt ja nicht weiter auf. Na, also in Finanzkreisen, da bewegt man sich dann schon in Regionen, wo dann 2 Billionen nicht mehr akut auffallen. Also ich meine, wenn ich 2 Billionen Unterschied auf meinem Kontoauszug feststellen würde, in negativer Richtung, würde ich es für einen Fehler halten. In positiver Richtung wäre ich sehr erfreut, würde es aber trotzdem für einen Fehler halten. Also ja. Also da war halt irgendwie ein Fehler drin. So, dann gibt's die Republidioten, habe ich bei Fefe gefunden. Die US-Republikaner fangen wieder an, sich an die Fundi-Christin ranzuwerfen. Der texanische Gouverneur geht demonstrativ öffentlich beten. Denn wenn von irgendwas bewiesen ist, dann, dass es in Krisen hilft, dann ist das ja wohl beten. He asked Christians to turn to God for answers to the nation's troubles and asked the audience to pray for President Barack Obama. Though he did not use the Democratic incumbent's name, as well as for the American troops killed in the weekend attack on a US helicopter in Afghanistan. Ja, ne? Also die Fundi-Christen-Idioten. Da gibt's ja auch einen Präsidentschaftskandidatenanwärter, der da irgendwie öffentlich sich mit ein paar Fundi-Christen-Vollidioten zu einem gemeinsamen Prayer-Event getroffen hat. No, Religion und Staat getrennt in USA definitiv nicht. Also zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ein Kreuzzug, sagen Sie? Der liegt rechts, dann kann ich hier rüber. Übrigens noch 3 Wochen bis Ühendorf. Also 3 Wochen und 1 Tag. Ich hoffe mal, das Wetter wird dann besser. Aber hey. So, dann gab es eine weitere Drohung. Die Ratingagentur Standard & Poor's hält es für möglich, dass die Kreditwürdigkeit der USA ein weiteres Mal heruntergestuft werden könnte. Geschäftsführer John Chambers warnte zugleich, dass es möglicherweise Jahre dauert, bis die Vereinigten Staaten ihre Top-Bonität zurückerhalten. Die Agentur hatte den USA vorgestern, bla bla, Phase bla bla. Ist eine Meldung, die ich mir am Montag reingeklebt habe. Und wirft irgendwie die Frage auf, was will der bewirken? Was soll das? Also warum droht er jetzt mit, ja, wenn ihr, ach nee, es könnte sein, dass wir das noch weiter runterdrehen. Eine Begründung wäre ganz praktisch. Und zwar eine, die nicht danach riecht, dass ihr sie euch gerade aus dem Arsch gezogen habt. Also jetzt gibt's erstmal keine Events, die darauf hindeuten, dass die Teebeutel da noch weiter Mist bauen können. Und der Begriff Teebeutel ist mir irgendwann in der Woche eingefallen. Dass ich vorher immer Teetrottel genannt, bis mir dann irgendwann mal auffiel, so aus Tee, da kann man doch was, da gibt's doch zusammengesetzte Worte. Tee Teebeutel, Teekanne, Teesieb, Tee, was weiß ich. Also die Teebeutel hatten jetzt in der Zeit jetzt noch keine Chance, irgendwie wieder Mist zu bauen. Von daher, was droht der? Wem droht der? Was beabsichtigt der Mann? Was wird das, wenn es fertig ist? 8.55 Uhr. Ja, und dann wurde mit Spannung auf die Reaktion der Finanzmärkte gewartet. So, dann ist mir die Terrorecke in die Finger gefallen, als wir da einen Abschuss hätten. Der ist eben schon mal in einem Nebensatz mit in der Nachrichtenmeldung aufgetaucht. Aber hier nochmal bei FIFA. Bei einem Hubschrauberabschluss in Afghanistan sind 31 US Special Forces umgekommen. Verschwörungstheoretisch interessant daran ist, dass die meisten davon aus der SEAL-Einheit waren, die Bin Laden umgebracht hat. Und zwar sieht das so aus, dass da irgendwie irgendwelche Militär-Special Forces irgendeinen Einsatz hatten. Und als sie irgendwie nicht weiterkamen, haben sie dann die SEALs rangerufen. Die sind dann mit einem Helikopter gekommen. Und als er landen wollte, hat er wohl irgendwie eine Rocket-Propelled Grenade. Also eine Granate, die eine Rakete hinten dran kleben hat. Das Ding getroffen, den Helikopter, und in die Luft gesprengt. Insofern, als dann da alle 30 SEALs und 8 Afghanen an Bord tot waren hinterher. Und ja, verschwörungstheoretisch interessant, mein Fiefe, ist daran, dass die meisten eben aus der SEAL-Einheit waren. Und ja, wäre ja nun konspirologisch ausgesprochen fruchtbar, wenn die Zeugen, die Bin Laden umgebracht haben, beziehungsweise halt dabei waren, alle der Reihe nach umgebracht würden. Weil dann ja niemand mehr persönlich bezeugen könnte. Also ich meine, dürfen die eh nicht. Von daher, die äußern sich nicht öffentlich. Aber hey. So. Dann gibt es eine Internanklage wegen islamistischer Internetpropaganda. Hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen einen 25-jährigen staatenlosen Palästinenser vor dem Oberlandesgericht Koblenz erhoben. Er soll unter anderem in Internetforen der globalen islamischen Medienfront für den Dschihad geworben haben. In 7 Fällen habe er Videos von Enthauptungen und Anschlägen veröffentlicht, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Außerdem habe er dafür geworben, sich am bewaffneten Kampf des Terrornetzwerks Al-Qaida zu beteiligen. Na, das nachdem unser herzallerliebster Innenvollidiot diese Woche gerade wieder was von rechtsfreiem Raum gefaselt hat. Also da wird jemand angeklagt, weil er Videos veröffentlicht hat. Im rechtsfreien Internet. Wo war jetzt doch gleich der rechtsfreie Raum Internet? Ganz offensichtlich nicht bei Videoplattformen. Also, wo ist er, Herr Brüllrich? Na, es wäre mal an der Zeit, dass Sie mal mit dem Finger darauf zeigen. Und dann hole ich mir eine große Axt. Und dann zeigen sie mit dem Finger nirgendwo hin mehr. So, Neues vom Atom. Brockdorf, Kiel, DPA. Das Atomkraftwerk Brockdorf in Schleswig-Holstein ist nach einem Zwischenfall abgeschaltet worden. Die Transformatoren, über die der Strom ins Netz eingespeist wird, hätten sich aus noch ungeklärter Ursache abgeschaltet, teilte das Justizministerium in Kiel mit. Wieso teilt eigentlich das Justizministerium sowas mit? Egal. Wenig später schaltete der Betreiber E.ON den Reaktor ab. Eine Unternehmenssprecherin sagte, das Ereignis habe sich im konventionellen, nicht im atomaren Teil des Kraftwerks ereignet und sei nicht meldepflichtig. Trotzdem habe man die Behörden informiert. Da fehlt noch, es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für bla, Fasel, Fasel, bla. Also wenn sich Transformatoren einfach mal so abschalten... soweit ich weiß, gehört das nicht zu deren Designspezifikation, dass sie sich einfach mal so abschalten. Na, plus die spannende Frage wäre, was passiert, wenn der Strom da tatsächlich nicht abgenommen wird und im atomaren Kreislauf drinnen bleibt? Explodieren euch dann irgendwann die Turbinen? Die direkt neben dem hochradioaktiven Wasser sind, die nämlich davon angetrieben werden? Na, oder anders ausgedrückt, ist ja alles völlig ungefährlich, glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ihr mir irgendwie beweisen könnt, dass da auch im schlimmsten Fall nie etwas passieren konnte. Ja. So, dann ist Ban Ki-moon nämlich zu einem Besuch nach Fukushima gereist. Im Katastrophengebiet um das zerstörte Atomkraftwerk will er sich ein Bild von der Lage machen. Geplant sind Gespräche mit den Menschen, die ihre Häuser in der unmittelbaren Umgebung der Anlage verlassen mussten. Man will auch mit Regierungschef Kahn und Außenminister Matsumoto zusammenkommen. Das Kernkraftwerk Fukushima war im März Blahphase. Ist eine Meldung von Montag und wirft irgendwie die Frage auf, ist da jetzt irgendwie Idioten durch die Gegendführung? Amano vor 2 Wochen. Von Kemun jetzt am Montag habe ich es mir hier reingeklebt. Ja, vor allen Dingen, was erhoffen die sich? Beziehungsweise es gäbe da eine Stelle zwischen Reaktor 1 und 2. Da braucht er sich nur mal eine Stunde hinstellen. Danach hat er nur noch 14 Tage. Dann gibt es eine Verstrahlt-Meldung, die habe ich beim ZDF, bei irgendeinem ZDF-Blog gefunden. Unseren Kollegen in Japan, 9 Uhr haben wir übrigens, sind jetzt in die Gegend von Fukushima gereist und erhielten bei stichprobenartigen Messungen der Erde eines Reisfelds 80 Kilometer entfernt vom AKW erschreckende Ergebnisse. 35.000 Becquerel pro Kilogramm. In Deutschland gelten 60 Becquerel pro Kilogramm als kontaminiert. Pilze aus Fukushima wiesen 7.000 Becquerel pro Kilogramm auf. Erlaubt wären hier 500 Becquerel. 2 japanische Wissenschaftsjournalisten haben Verantwortliche wegen Körperverletzung und fahrlässiger Tötung verklagt. Unsere ZDF-Kollegen beobachteten in japanischen Supermärkten Hamsterkäufer. Warum kaufen die Japaner Hamster? Die Menschen wollen nur noch den Reis der Vorjahresernte. Na, also das Märchen von wegen, es wäre alles so ruhig und es bestünde keine Gefahr für überhaupt niemanden. Da ist die Erde in 80 Kilometer Entfernung vom Kraftwerk hoch radioaktiv verstrahlt. Oder zumindest zu Leveln verstrahlt, die, drücken wir es mal vorsichtig aus, definitiv nicht mehr gesundheitsförderlich sind. Ja, dann gab es irgendwie die große Meldung, wo dann Korrelation und Kausation einfach mal wieder zusammengeschoben wurden. RWE-Miese habe ich hier bei der Tagesschau. Der Energieversorger RWE ächzt unter den Folgen des Atomausstiegs. Das zeigen die Halbjahreszahlen, sowohl Umsatz als auch Ergebnis fielen schmaler aus. RWE bezifferte die Belastungen aus dem Atomausstieg in den ersten 6 Monaten des Jahres auf rund 900 Millionen Euro. Putzig ist, dass zumindest in den ersten 3 Monaten des Jahres die Folgen des Atomausstieges ungefähr null gewesen sein dürften, weil es da keinen Atomausstieg gab. Na, dann ist mir irgendwo in den Medien auch schon über den Weg gelaufen, die Atomkonzerne, die hatten wohl schon länger das Problem, dass deren Einnahmen auf absehbare Zeit eher negativ sich entwickeln würden. Na, sich jetzt also hinzustellen und zu sagen, ja, der böse Atomausstieg ist schuld, ist Blödfug, weil die eigentlich sowieso schon Probleme hatten. Gut, da kommt jetzt so ein Atomausstieg denen nicht zur Hilfe. Aber hallo, machen wir hier Wirtschaftsförderung für irgendwie 4 Energiekonzerne? Nur weil es denen schlecht geht, müssen die Atomkraftwerke weiterlaufen und gegebenenfalls einfach mal irgendwann in die Luft fliegen? Na, sehe ich nicht ein, aber hey. Ach, und dann wird irgendwie der Niederländer Thirium zum RWE-Vorstandschef. Irgendwann demnächst. TEPCO macht übrigens auch miese. Der Betreiber des zerstörten japanischen Atomkraftwerks Fukushima hat im 2. Quartal einen Milliardenverlust verbucht. Ja, ach. Das Minus betrug netto umgerechnet 5,2 Milliarden Euro. Grund sind die hohen Kosten für die Folgen der Atomkatastrophe in Fukushima vor 5 Monaten. Und der Konzern ist nur deswegen noch nicht in Liquidation, weil der japanische Staat da so viel Geld reinpumpt, wie irgendwie sinnvoll erscheinen will irgendwem. Ja, oder anders ausgedrückt, eigentlich ist TEPCO pleite. Eigentlich ist TEPCO total pleite und das schon seit einer geraumen Weile. Uneigentlich ist der Konzern nur deswegen eben nicht real pleite, weil, der Staat will das nicht. Ja, und Beweise, dass das irgendwie einem deutschen Konzern nicht passieren könnte, ist ja auch bisher nirgendwo, hat es, also mir wäre nicht bekannt, dass irgendjemand versucht hätte zu beweisen, dass deutsche Konzerne das überleben würden. Aber hey, habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Auch von Dienstag kam dann die Regierungsstrahlung bei FIFA gefunden. Es ist herausgekommen, dass die japanische Regierung Strahlungsdaten von einem bedrohten Städtchen ferngehalten hat. Und zwar ist da der Trick, dass die, als Fukushima in die Luft geflogen ist, haben die sich überlegt, okay, wir müssen hier irgendwie weg. Wo gehen wir denn hin? Richtung Nord oder Richtung Süd? Ich weiß es nicht genau. Ich meine, in Richtung Süd haben sie sich dann entschieden, aber sie wusste nicht, dass genau da eine dicke Strahlenwolke hingezogen ist. Was in der Regierung bekannt war, also die Informationen waren nicht völlig unbekannt. Nur die Leute, die da hingezogen sind, die wussten das nicht. Und anders ausgedrückt, die sind mitten in die Strahlenwolke reingezogen. Anstatt von der weg. Ups. Kann doch mal passieren. Das war doch nicht mit Absicht. So, dann gibt es einen putzigen Telepolis-Artikel, dass irgendwie Reaktor 3 geschmolzen sei. Was jetzt irgendwie neue Informationen wären, nur zu mir noch einfällt. Soweit ich weiß, hat TEPCO seinerzeit, als sie gesehen haben, dass ihnen Reaktor 1 unterm Arsch weggeschmolzen ist, auch gleich zugegeben, dass sie wohl in 2 und 3 auch eine Kernschmelze hatten. Aber ja, der Trick an der Meldung ist wohl, dass es in Reaktor 3 mehrfache Schmelzen gab. Reaktor 3, nur nochmal von Hinterkopf. Das ist der, der ursprünglich am gefährdetsten galt, weil da halt MOX-Brennstrebe drin sind, wo eben Plutonium schon von Anfang an mit dabei war. Und Plutonium ist berühmt dafür, dass es erstens als Metall selber ein Gift ist, zweitens noch radioaktiver ist als das Uran, was man da üblicherweise zerplombt, und drittens auch noch eine längere Halbwertszeit hat. Macht aber an sich alles nicht so gigantisch viel, weil ein benutzter Brennstab ohnehin Plutonium enthalten darf. Plutonium als Produkt der Kernschmelzen. Ja, von daher, ja. Und TEPCO hat natürlich auch wieder, keine Ahnung, finde ich alles irgendwie nicht so total überraschend, weil es war eigentlich bekannt, dass Reaktor 3 genauso betroffen sein dürfte. Von daher weiß ich nicht, was die Meldung jetzt irgendwie soll. Aber ich habe es einfach mal mitgenommen. Man findet ja so wenig Fukushima-Meldungen in letzter Zeit. Habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. Dann gibt es eine Costa Ganda. Der bis 2022 geplante Atomausstieg wird die Stromverbraucher in Deutschland offenbar teuer zu stehen kommen, berichten die D-Radio Wissen Weltnachrichten. Das Handelsblatt zitiert aus einer Studie, die die Bimbis-Regierung in Auftrag gegeben hat. Demnach werden Privatkunden, Handel und Gewerbe in den kommenden 20 Jahren etwa 32 Milliarden Euro mehr für ihren Strom zahlen müssen, als noch Ende vergangenen Jahres gedacht. Die Frage, die an der Stelle nicht beantwortet, weil nicht gestellt wird, ist, wie viel Milliarden werden denn Handel, Bürger, bla und so weiter bezahlen auf der Suche nach einem Endlager? Und vor allen Dingen, wie viel wird erfolgreich in Port mit G, ich komme gerade nicht drauf, Gorleben verbrannt, obwohl eigentlich jedem, der bis 5 zu zählen in der Lage wäre, schon bekannt sein dürfte, dass das als Endlagerstandort tendenziell eher überhaupt gar nicht geeignet ist. Aber hey, damals galt noch der alte Beschluss, dass die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert werden. Wie das Handelsblatt weiterberichtet, bezeichnete die Studie den Mehrbetrag von 32 Milliarden Euro als Untergrenze. Mögliche zusätzliche Kosten, zum Beispiel für den Ausbau der Stromnetze, wurden demnach nicht untersucht. Frage, die sich mir da aufdrängt, ist, warum jetzt die Regierung eine Studie in Auftrag gibt, die heftig nach Propaganda gegen den Atomausstieg riecht. Die Regierung, die den Atomausstieg beschlossen hat. Wollen die noch einen Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg hinlegen? Also wollen sie nochmal eine 180-Grad-Wende machen? Allerspätestens dann dürften sie sich allerdings durchaus die Frage gefallen lassen, wie unzuverlässig sie noch werden wollen. Na? Also warum propagiert die Regierung gegen sich selber? Ist mir völlig schleierhaft. So, dann ist in Philipsburg 2 hat es ein Problem mit dem Notkühlsystem gegeben. Am Montag habe sich eine Klappe in einem Kühlsystem nicht geschlossen, teilt das Umweltministerium in Stuttgart mit. Das System ist hier dazu da, um zum Beispiel nach einem Erdbeben die Kühlung der Brennstäbe sicherzustellen. Eine Gefahr habe allerdings nicht bestanden. Run. Da es insgesamt 4 dieser Kühlkreisläufe für den Notfall gebe. Ach, na dann. Habe ich mir gestern reingeklebt. So, dann gibt's die UK Riots, aka London. Beziehungsweise mit London fing's an. Die Londizei. Habe ich mir am Sonntag hier reingeklebt. Nach einer tödlichen Schießerei ist es im Norden der britischen Hauptstadt London zu Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Polizei setzten Randalierer in der Nacht mehrere Einsatzfahrzeuge, einen Doppeldeckerbus sowie ein Geschäft in Brand und zertrümmerten Schaufenster. Korrespondenten berichten zudem von Plünderungen. Spezialeinheiten versuchten die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Auslöser für die Unruhen im Stadtteil Tottenham ist eine noch nicht vollständig aufgeklärte Schießerei, bei der ein 29-Jähriger von einer Kugel aus einer Polizeipistole getötet wurde. Das Märchen, was die Polizei anfangs erzählt hat, war, ja, der habe auf Polizistin geschossen. Daraufhin hätten die Polizisten das Feuer erwidert, was mir neu war, dass britische Polizisten bewaffnet unterwegs sind. Ich dachte eigentlich, britische Polizisten seien extra nicht bewaffnet unterwegs, aber hey. Und dabei sei der dann halt zu Tode gekommen. Inzwischen sieht es allerdings danach aus, erstens, es ist kein Hinweis darauf gefunden worden, dass der Mann selber irgendwas geschossen hätte. Es sind zwar Kugelreste gefunden worden, die stammen aber eher aus einer Polizeiwaffe. Huch. Und zweitens, ja, er ist übrigens von einer Polizeiwaffe getötet worden. Oder anders ausgedrückt, mal wieder der klassische Klassiker, Polizei bringt jemanden um. Und daraufhin gibt es dann Demonstrationen, die sich in diesem Falle relativ schnell zu gewalttätigen solchen Riots entwickelt haben. Da muss ich gerade mal gucken, habe ich irgendwie hier die nee, habe ich nicht. Verharmlosungsmeldung irgendwie Friedrich hat dann gemeldet, na, sowas könnte ja bei uns nicht passieren, weil wir hätten ja gar keine so getrennten Gesellschaftsschichten. Nein, eine Lohn- und Gehaltsschere zwischen Arm und Reich gibt's hier nicht und irgendwie Integrationsprobleme, die ja dann immer ständig herbeiredet, wenn es darum geht, dass die bösen Ausländer sich doch integrieren müssten. Die gibt es dann auch irgendwie nicht. Warum redet er dann Integrationsunterschiede herbei? Aber hey. Dann. Lundifee. Linda Domino England in Tottenham Stadt. Teil im Norden Londons gab es Ausschreitungen auf den Straßen von Feuerwerk über Steine bis Molotow-Cocktails, brennende Polizeiautos. Zwischendurch hieß es sogar was von brennenden Häusern. Auslöser war, dass die Polizei einen 29-jährigen Mann erschossen hat. Ein Vater von drei Kindern. Sie sagen, er habe zuerst auf sie geschossen, aber die Aussagen sind widersprüchlich. Ein aufgebrachter Mob hatte daraufhin von der Polizei gefordert, dass sie wenigstens an die Öffentlichkeit tritt und eine Ansage macht. Als das nicht geschah, ging die Gewalt los. Mein Pfeffer. Na gut, ich stecke da jetzt nicht drin. Ich nehme das einfach mal nur zur Kenntnis, dass es da zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen ist. So, dann Blackberry. Es sah dann zwischendurch danach aus, dass irgendwie die Rioter sich irgendwie per Internet abstimmen würden. Wie, wo und warum das rausgekommen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hieß es dann irgendwann so, ja, nicht per Twitter oder sonst was, weil wenn man da sucht, findet man nichts. Sondern die würden alle Blackberries verwenden und das in den Blackberries vorhandene Blackberry-Messenger-System. Und nachdem das dann rauskam, hat dann irgendwie Research in Motion, die Firma, die Blackberries herstellt, verkündet, ja, sie werde jetzt alles tun, um mit der Polizei zusammenzuarbeiten und werde auch alle Mitteilungen an die Polizei übergeben und bla und Fasel. Der Blackberry-Hersteller Rim kündigte dazu gerade wert wieder an, dass man die Behörden auf jede mögliche Weise unterstützen werde. Eine dieser möglichen Weisen ist das Entschlüsseln der als tolle Sicherheitsfeatures der Blackberry beworbenen BBM-Kurznachrichten. Schreibt Linus Neumann bei Netzpolitik. Und regt sich daraufhin dann auch berechtigt auf, weil bisher ist uns der ganze Blackberry-Quark als... Nein, also RIM könne das auf gar keinen Fall entschlüsseln. Warum dann irgendwelche Staaten sofort aufhören, gegen Blackberry sich zu wehren, wenn denen verkündet wird, okay, ihr kriegt irgendeinen Server bei euch hingestellt, wäre dann die andere spannende Frage. Weil es sieht heftig danach aus, dass die Crackberry-Messages durchaus entschlüsselbar sind von RIM. Dass sie nur die Schlüssel einfach mal über den Tisch reichen müssen und dann ist die Welt bunt. Aber, also das Märchen von wegen, wir können da gar nicht reingucken. Das stellt sich als Märchen heraus und in diesem Fall hat RIM dann auch relativ schnell verkündet, okay, sie werden alles tun, was die Behörden wollen. Und, wer ist da der Kunde? Also im Zweifelsfall nicht die Leute, die Geld für die Geräte ausgegeben haben. Ja, plus die Frage, die sich da aufdrängt, ist, warum zum Piep sollen irgendwelche Unterschichtenleute mit Crackberries rumlaufen? Also das ist mir auch noch nicht ganz klar. Dann am Montag gab es die Meldung, dass der britische Premier Cameron aus dem Urlaub zurückgekehrt wäre vorzeitig. Hätte seinen Urlaub abgebrochen. Es gab jetzt irgendwo Meldungen von wegen, ja, das wäre aber zu spät gewesen. Ich weiß nicht, wann er denn aus dem Urlaub hätte zurückkehren sollen, damit es nicht zu spät gewesen wäre. Weil Montag, na gut, 23.09 Uhr ist die Meldung hier. Ist nicht so unheimlich spät, aber so viel Zeit hatte der da eigentlich nicht. Aber, Habe ich mir am Dienstag angeklickt. Auch am Dienstag gab es dann die Innenverteidigung. Die britische Innenministerin Theresa May hatte das Vorgehen der Polizei bei den Krawallen in London verteidigt. In Großbritannien halte man niemanden mit Wasserwerfern zurück, sagte May in einem Interview. Stattdessen setzte sie auf die Mitarbeiter der Menschen vor Ort. Sie rief die Eltern der randalierenden Jugendlichen auf, den Behörden dabei zu helfen, die Gewalttäter auf den Bildern der Überwachungskameras zu identifizieren. Ach, übrigens, was sich bei der Gelegenheit dann auch herausstellt. Überwachungskameras verhindern übrigens keine Gewalt, helfen bei der Aufklärung auch nur äußerst begrenzt. Na, also ist wieder mal eine schöne Tatsache, an der man feststellen kann, wie großartig Überwachungskameras sind. Die helfen nämlich genau gar nichts. Nur für den Fall, dass das nicht vorher schon hätte klar gewesen sein können. 9.15 Uhr. So, dann gab es eine GDP-Aktion. Die Gewerkschaft dämlicher Polizisten hat sich da nämlich auch gleich geäußert. Bei den DPA sind solch ausufernde Krawalle wie derzeit in London und anderen englischen Städten auch in Deutschland vorstellbar. Die Gewerkschaft der Polizei sagt nein. Zwar gäbe es auch in der Bundesrepublik sozialen Sprengstoff, räumte der GDP-Bundesvorsitzende Bernhard Witthaut ein. Er warnte jedoch davor, mit den Vorfällen in England Panikmache zu betreiben. Sollte es auch hier zu Unruhen kommen, sieht Witthaut die deutsche Polizei gut gerüstet. Stimmt, weil in Deutschland die Polizei ja einfach auch mal friedlichen Demonstranten die Augen aus dem Kopf schießen darf. Mit Wasserwerfern und da auch ein Jahr später immer noch nicht, na gut, ist noch kein ganzes Jahr, aber da auch über ein Dreivierteljahr später immer noch nicht bekannt wäre, dass jetzt irgendwie mal Untersuchungen gegen die Täter getätigt würden. Oder Polizisten, die völlig ohne Identifikationsmerkmale einfach mal so in friedliche Demonstrationen reinprügeln. Die leider nicht identifizierbar sind, weil leider Nummernschilder an Autos ja total gut sind, aber an Polizisten überhaupt gar nicht gehen, weil die armen Polizisten könnten dann ja nicht mehr arbeiten. Wenn deren Arbeit darin besteht, friedliche Demonstranten krankenhausreif zu prügeln, dann können sie ihre Arbeit tatsächlich nicht mehr tätigen. Ja, soweit ich informiert bin, gibt es allerdings keine solchen Arbeitsplatzbeschreibungen, dass irgendwelche Polizisten Leute krankenhausreif zu prügeln hätten oder denen Augen rauszuschießen. For that matter. Na, aber hey, da hat der Herr Witthaut schon recht. In Deutschland, da greift die Polizei gleich hart durch. Ja. Gab es am Dienstag. Auch am Dienstag gab es die Aufmerksamkeit. Ein Reporterteam hat nämlich einen jungen Demonstranten gefragt, ob Randale das richtige Mittel für Protest seien. Seine Antwort? Yes. You wouldn't be talking to me now if we did not riot, would you? Na, also die haben ihn gefragt, ob irgendwie die Randale da irgendwie berechtigter Protest wären. Sagt er, ja, wenn wir hier nicht Amok laufen würden, dann würden sie mich ja jetzt nicht interviewen, nicht? Vor 2 Monaten sind wir in Richtung Scotland Yard marschiert. Mehr als 2000 von uns, alle schwarz. Und es war alles total friedlich und ruhig. Und wissen Sie was? Kein einziges Wort in der Presse. Letzte Nacht ein bisschen Rioting und Looting und gucken Sie mal um sich rum. Und da gab es dann auch Berichte, ja, von jemandem, der dann da mal rum geguckt hat, ja, lauter Pressefutzi stehen um den rum. Ja, berechtigte Anmerkung. Aufmerksamkeit gibt es erst, wenn die Amok laufen. Wenn sie friedlich sind, dann werden sie ignoriert. Na, das, hat er gut zur Kenntnis genommen. Ist ihm gut aufgefallen, hat er gut gemerkt. Oder wie viel verschreibt? Strike. Dann, ich weiß, warum ich an der Straße üblicherweise nicht stehen bleibe, aber wenn die blöden Autos hier alle langfahren. Da. Dann gab es den ersten Toten. Dienstag ist mir die Meldung in die Finger gefallen. Nämlich ein 28-Jähriger, der in der Nacht angeschossen wurde, starb im Krankenhaus, teilte Scotland Yard mit. Der Mann war am Abend mit mehreren Schusswunden in einem Auto im Bezirk Croydon gefunden worden. Näheres war zunächst nicht bekannt. Dann Stückchen später gab es dann die Meldung, dass irgendwie von einem Auto 2 Leute überfahren wurden. Und inzwischen gab es jetzt noch irgendwie einen vierten Toten. Also jetzt gibt es da auch eine größere Anzahl Todesopfer. Also neben dem einen, den die Polizei erschossen hat, mit dem die ganze Geschichte ja angefangen hat. Ja, genau, dann gab es den Nichtschuss am Dienstag. Der 29 Jahre alte Mark Duggan, dessen Tod durch eine Polizeikugel Auslöser für die Gewalt in London war, hat nicht auf die Polizei geschossen. Dafür seien bei einer Untersuchung keine Beweise gefunden worden, teilte Scotland Yard mit. Die Polizei hatte die Situation zuerst so dargestellt, dass der 29-Jährige das Feuer eröffnet habe. Randalierer und Brandstifter tragen die Gewalt jetzt auch in weitere englische Städte. Nach vielen Verletzten in drei Chaosnächten erlag heute ein 26-Jähriger seinen Schussverletzungen, das erste Todesopfer der Krawalle. Ja, also die Polizei hat völlig überraschend Blödfug erzählt, als sie das Märchen von, ja, der hat uns aber anschießen wollen, der hat ja total auf uns geballert und das war total böse und deswegen mussten wir den ja hinterrücks erschießen. Notwehr, ne? Kennt mal irgendwo her. So, dann gab es noch Hefepengen. Jetzt ist es offiziell. Mark Duggan hat nicht auf die Polizei geschossen. Das war schlicht eine Lüge der Polizei. In diesem Fall ist das herausgekommen, weil die Bevölkerung den Aufstand probt. Ich frage mich, wie viele andere Fälle es gibt, wo das nie jemand prüft. Denn die Stimme eines Polizisten zählt ja immer mehr als die Stimme eines Bürgers. Erst recht, wenn der inzwischen tot ist. Update. Oh, noch ein Detail sei hingewiesen. The IPCC's statement said the bullet lodged in the police radio was a jacketed round. This is a police issue bullet and is consistent with having been fired from a police Heckler & Koch MP5. Ist eine Maschinenpistole. Also die Kugel, die sie gefunden haben, die auf Polizisten abgegeben wurde, stammt aus einer Maschinenpistole, die die Polizei üblicherweise benutzt. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit, wie sie das retten können. Den Polizisten ist eine Maschinenpistole abhandengekommen. Vorher. Viel Spaß beim Aktenzurecht, Doktor. So, und dann denkt der Cameron, der Ministerpräsident, laut darüber nach, das Internet zu zensieren, um die Kommunikation der Rioter zu unterbinden. Und denkt laut darüber nach, die Armee im Land einzusetzen. Das letzte Mal, als jemand das Internet zensiert hat, um Aufstände zu begrenzen, nannte der sich Husni Mubarak und ist international geächtet worden dafür. Gut, der hat nicht laut drüber nachgedacht, sondern der hat es einfach gemacht. Aber mir ist bis jetzt noch keine Meldung über den Weg gelaufen, dass irgendwo die UNO sich gemeldet hätte und gesagt hätte, halt, stopp, Meinungsfreiheit unterbinden geht gar nicht. Free flow of information can be used for good, but it can also be used for ill, Cameron said. And when people are using social media for violence, we need to stop them. Ach, die machen Violence in Social Media. Wie das gehen soll, würde mich mal bei Gelegenheit interessieren. Der Mann irgendwie eine Stunde beim Brüllrich gesessen oder was? So we are working with the police, the intelligence services and industry to look at whether it would be right to stop people communicating via these websites and services when we know they are plotting violence, disorder and criminality. When we know, als ob ihr wüsstet, wann die sich unterhalten, um irgendwelche Gewalt zu organisieren. Das wisst ihr nicht. Freedom of Speech, weiß ich nicht, ob sie sowas haben. Dann gibt es noch eine Meldung zum Norwegen-Bumm. Die norwegische Polizei hat nämlich eingeräumt, dass sie bei der Festnahme des Attentäters von Utøya weitere Fehler gemacht haben. Die Beamten hätten nicht den kürzesten Weg auf die Insel genommen, sondern einen rund 3 Kilometer langen Umweg. Wie ein Polizeivertreter dem Fernsehsender NRK erklärte, bestiegen die Beamten die Boote an der falschen Stelle. Die norwegische Polizei steht in der Kritik, weil vom ersten Notruf bis zur Festnahme des geständigen Attentäters etwa eine Stunde verging. Und er offensichtlich genug Zeit hatte, alle Leute umzubringen, die er umbringen wollte, oder die Anzahl umzubringen oder was auch immer. Auf jeden Fall hat er sich ja bei der Polizei gemeldet und gesagt, er sei jetzt fertig. Er würde jetzt gerne festgenommen werden. So, dann kommen wir in der Musikecke an. Da gibt es ein Stück Musik von Barenfeld, Sonntag, 17.14 Uhr, da hat es nicht so geregnet. Rapalje mit dem Titel Caledonia, 4 Minuten 19 lang. Gefolgt von Stoibers gestammelte Werke, 4 Minuten 40, habe ich aus YouTube entführt. Ist mir da irgendwo, fragt mich mal wo, ist mir irgendwo begegnet bei YouTube. So. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier zu hören. Kein Dank an das Wetter. Das Wetter finde ich blöd. Und hoffe darauf, dass es wenigstens Sonntag dann weniger regnerisch ist. Aber ja, für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, könnt ihr mir eine Mail an compiblog@google.com schreiben, mich bei Google Plus erwähnen, im compiblog.de unter Comport 277 Teil 1 einen Kommentar einstellen oder mich bei Twitter @compot anquatschen. Oder sonst irgendwas. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Caledonia und den gestammelten stolperschen Werken. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Enough of something completely different. A nice ballad. Das haben wir von Rock'n'Roll, eh? Hey. Come here. Is it a ballad? Geschrieben for Scotland. Das ist die alte Name von Scotland, aber früher Caledonia. Daar hadden we er niet zo voor. Het is niet zo interessant, maar het klinkt zo. I don't know if you can see changes that have come over me. In these few days, I've been afraid that I might live too late. So I'm telling stories, singing songs, made me think about where I come from. That's the reason why I seem so far away today. Let me tell you that I love you, and I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, and I know if I would become a stranger, you know, it will make me more than sad. Caledonia, you've been everything I ever vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an, wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, Charles de Gaulle in Frankreich oder in in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Franz Josef Strauß. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen. Absenkung des Alters der Kinder, wenn sie des Nachzugsalters. Dann kommt der fünfte Punkt und der sechste Punkt, kommen sicherlich die Fragen, ob ich auch Asylgründe schaffe außerhalb der politischen und der rassistischen Verfolgung, also auch Gründe, wenn andere Gründe sozusagen, also aus dem Geschlecht oder Ähnlichem, stattfinden, also seine Frauen, die irgendwie wegen ihres Frauseins irgendwo verfolgt werden, ob ich denen jetzt einen zusätzlichen Asylgrund gebe. Natürlich freuen wir uns, das ist gar keine Frage, freuen wir uns, und die Reaktion war völlig richtig, einen sich normal verhaltenden Bär in Bayern zu haben. Ja, das ist gar nicht zum Lachen. Und der Bär, ein Normalverhalten, ich muss mich ja auch Werner Schnappauf hat sich natürlich hier intensiv mit sogenannten Experten austauschen müssen. Nun haben wir ein Normalverhalten, der Bär lebt im Wald, geht niemals raus und reißt vielleicht 1 bis 2 Schafe im Jahr. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normal sich verhaltenen Bär, dem Schadbär und dem Problembär. Und es ist ganz klar, dass dieser Bär ein Problembär ist, und es ist im Übrigen auch im Grunde genommen durchaus ein gewisses Glück gewesen. Der hat um 1 Uhr nachts praktisch diese Hühner gerissen. Und Gott sei Dank war in dem Haus, das nicht bemerkt worden. Es ist nicht bemerkt worden. Stellen Sie sich mal vor, der war ja mittendrin, stellen Sie sich mal vor, die Leute wären raus und wären praktisch jetzt den Bären praktisch begegnet. Was da hätte passieren können. Es muss zu schaffen sein, meine Damen und Herren, wenn ich die CDU ansehe, die Repräsentanten dieser Partei an der Spitze in den Ländern, in den Kommunen, dann bedarf es nur noch eines kleinen Sprühens sozusagen in die gludernde Flut, dass wir das schaffen können. Und deswegen in die lodernde Flut, wenn ich das sagen darf. Und deswegen, meine Damen und Herren, wenn ich mal da eine halbe Stunde, eine Stunde oder 2 Stunden am Sonntag im Garten sitze und es ist einigermaßen gutes Wetter, da tanke ich Kraft, und ich habe mir auch angewöhnt, dass ich jeden Tag in der Früh in den Garten schaue und vielleicht eine Blume hinrichte oder aufrichte. Ja, und ein bisschen mähen tue ich, und ansonsten sage ich meiner Frau, was ich alles tun würde, und dann macht sie es beziehungsweise mit dem Gärtner zusammen. Wer ein Trio vorne hat wie Ronaldo, Ronaldinho und die anderen Brasilianer, Roberto Carlos, das ist Rivaldo dazu noch, Rivaldo und Ronaldinho und Ronaldo. Also das dann verloren zu haben, das ist zwar bitter, aber nicht so bitter. Wenn heute eine Familie ein Kind bekommt, eine Frau mit ihrem Mann oder umgekehrt,